Deutschlandfunk Hörspiel. Unser Hörspielabend ist dem kongenialen Autorenpaar Mayröcker-Jandl gewidmet. Ernst Jandl verstarb am 9. Juli 2000. Zunächst hören Sie Gemeinsame Kindheit, das eines der Hörspiele ist, die Friederike Mayröcker zusammen mit Ernst Jandl geschrieben hat. Realisiert hat das Stück, das 1970 produziert wurde, Raoul Wolfgang Schnell, einer der großen Pioniere der Regie im deutschen Radio. Im Anschluss an das Hörspiel senden wir die Kantate oder Gottes Augenstern bist du, Friederike Mayröckers Totenklage um Ernst Jandl. Gemeinsame Kindheit, ein Hörspiel von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl. Kalt. Kalt. 9:30 ist etwas früh. Kann ich schlafen, aber bis 4:30 oder sowas nicht geschlafen. Um 6 aufgewacht. Licht gebrannt, Radio an und so weiter. Oh Gott. Kopfweh? Entsetzlich. Kopfweh? Ja, völlig, völlig. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Mein Gott. Eine Nestle. Eine ganz herrliche Sache. Aber an und für sich schon, ist schon lustig, dich so am Morgen da zu haben. Ja, ist schön. Großartig. So eine Zusammenarbeit habe ich mir allerdings anders vorgestellt. Da muss man natürlich dann überhaupt alles andere zurückstellen. Die eigenen Sachen und so. Ja. Sprechen wir einmal von diesem, ja, Taschentuch, Papiertaschentuch oder anderes. Schauen wir vielleicht, was wir uns da, ja. Ist dir kalt? Nein, dir? Nein, ja. Das Generalthema also ist gemeinsame Kindheit. Ja, Sandkasten und so. Mutter wimmeln oder hineinwimmeln. Mutter, unser Karo ist wieder da. Oder Brotkrümel in den ausziehbaren Tisch schmuggeln. Herze mich und küsse mich und krünkle meine Krause nicht. Oder die Reiber von Schiller, Rücken gegen Anrichter, hin und her, auf und ab. Oder das hilft dem Vater auf die Mutter. Verdeutschungen. Am Montag. Am Montag? Montag? Montag? Montag. Du weißt, was Montag ist. Ja. Also am Montag. Und zwar jetzt generell. Da ist immer eine ganz große Menge, und ich weiß nicht mehr genau, auf welche Weise, Reis gekocht worden. Ja. Der Reis ist so viel gewesen, dass er dann bis Sonntag gereicht hat. Und am Montag, nächsten Montag, ist wiederum so eine Riesenmenge Reis gekocht worden. Und das hat dann wieder bis zum Sonntag gereicht. Und manchmal, wenn es was Besonderes sein sollte, ein Corned Beef. Ja, das auch zur Not. Durch Feuchtigkeit und Mäusefraß beschädigt. Oder Kaffee Ozean. Also Respekt. Er hatte das Dingolfing am hinterm Ende, Grübchen in Wange und Kinn, à la Schiller Temple. Das ist Heldentum, meinst du? Sandkasten. Und Laura die Waldschnepfe. Nein, einfach sozusagen der moderne Typ des Einsiedlers und des Individualisten. An deiner Reaktion sehe ich, wie viel Respekt du davor hast. Aber reden wir lieber zur Sache. Papiertaschentuch? Ja, schauen wir vielleicht was. Oder ein anderes? Ist dir kalt? Dir? Nein. Ja. Also das Generalthema ist gemeinsame Kindheit. Sandkasten. Etc. Das Ganze ist eine Fiktion, weil wir ja keine... Insofern keine Fiktion, als wir im Belvedere vielleicht oder im Schweizer Garten... Ich habe nie mit jemand anderem gespielt. Immer die Vorstellung, die anderen Kinder sind alle krank. Petroleum. Brötchen heimgetragen, Maulschwelle. Sandkasten. Schiff Ahoi, Nordkap Ahoi. Sandkasten. Schiff Ahoi, Nordkap Ahoi, Afrika Ahoi, Island Ahoi, Fjord Ahoi. Sandkasten. Bis zu einer Meerestiefe von 120 mit Datum. Zur Firma? Ein Fahrrad. vorher Holländer. Holländer? Was war das? Das ist so ein Ding mit vier Rädern. Holz? Nein, nein, nein. Die notwendigsten Teile, Radachsen und so. Und zwar ist man da drauf gesessen und hat gerudert, klar? In der Volksschule oder vorher? Oder mit dem Triton? Triton hat das bei uns immer geheißen. Nein, Triton. Gut, also das sind die Orte, die notwendigsten Teile. Orte und Zeit, die gemeinsame Zeit. War das schön? Ungefähr gleich alt. Die gleiche Zeit, die gleichen Orte. Die gleiche Zeit, derselbe Ort. Das heißt also Orte gemeinsam benutzt. Zeit gemeinsam. Verbum. Verbum? Verbum. Verbum. Verbum fehlt. Ach so, ich hab gedacht Verbum. War alles so auf Show. Gemacht. Und die verschiedenen Brücken. Da war so ein Teil, da konnte man... So rund ungefähr? Und da waren links und rechts... So ein kleiner Fluss? Aber sicherlich war das außerdem zu weit entfernt von uns. Obersten Tochterarsenal. Denken, dass das also noch von der Monarchie her, da war eben ein Oberst, ein Arsenal. Ein Holländer, eine Monarchistin, ein Triton, etc. Nicht mit den Füßen. Diabolo. Das war eigentlich... Vater, Mutter, Diabolo. Oh, Himmel, alle. Tempel, in Schnur springen. Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Himmel, Der wäscht nicht, der fragt, nämlich ich, mit ernstem Gesicht. Wo nehm ich bloß den Wein her? Wo nehm ich bloß den Wein her? Was könnte ich denn sonst noch zu Wein machen? Wir sind leer, gibt es keinen Wein mehr, klirr, klirr. Mein Vater, der mir Kreide gab, meine Mutter, die mich ins Freie tat, jetzt werken sie beide im Keller, klirr. Für meine helle, helle Zukunft. Während ein Kind wie ich strich, strich, strich, strich Himmel und Hölle auf den Asphalt malt. Und hin und her hüpft und hin und her hüpft und hin und her hüpft. Braucht keine Schau auf meine verbundene Hand. Hab sie geschnitten. Laufen genug herum mit verbundenen Augen. Sehen nicht, wie es abwärts geht. Wie man kaputt geht. Soll das ein Leben sein? Geblutet hat es und wehgetan. Jetzt, verbunden, spüre ich erst den Schrecken. Will nicht mehr. Weg. Daher der Name Opodeldoc. Nein, Lacrimae Christi. Und selbst der letzte Bantuneger und so an der Tür zum Keller. Erst in den Keller bauen. Meer fließt ein Bach. Eislaufen. Bin nie Eislaufen gegangen. Aber die Stie, wo man so abschüssig... Hingefallen? Und dann haben sie mich so zwischen sich heimgeführt. Hab mich heftig dagegen gewehrt. Wie alt warst du da? Rum oder kaputt? Und in der Mitte geplatzt. Und null aus Pferd, Nülleken. Pikas, der Grünspecht, Laura, die Waldschnepfe. Und Aurora, die Hupfdohle, ne? Verdeutschungen. Oder Wasserfälle, gern gefallen. Alle Gewehre zum Rathaus, Kaiser Wilhelm. Kurzer Atem. Eine Erzählung meines Vaters. Hat er dir es immer wieder erzählt? Trumpf oder offen? Kreuz oder Eichel? Erzen oder Rot? Meist beim Kartenspielen. Oder im Kino. Patterson. Dabei ist Großvater sein Leben lang sonst nie ins Kino gegangen. Patterson. Patterson. Patterson. Kommt die Frau, Mutter meiner Frau, wir waren noch verlobt. Kleine, schwächliche Frau und immer dieses Husten. Und der Großvater hust nicht so, schreit er. Und dabei war die Frau aber eher immer, so hört doch schon auf. Als ob sie es mit Fleiß. Kommt da rein und Google-Hupf. Pardon. Den Google-Hupf frisch gebacken will sagen, schaut, Kinder. Patterson. Und ein Strahl wie ein Arm, dick wie ein Arm, Blut aus dem Mund. Und wir sofort und ihn aus dem Kino. Tränen gelacht. Sein ganzes Leben nicht so gelacht. Und Sie inzwischen? Eine stille Hochzeit. Kino. Oft dreimal hintereinander. Bei mir war es das Panorama. Wenn ich mir vorstelle... Die Vorstellung gemeinsamer Kinder. Wenn ich mir vorstelle... Aber doch eine Zeit. Eine gewisse starke innere Selbstständigkeit. Nicht einmal die Vorstellung meiner Brüder. Ihr habt euch doch nur geprügelt. Ach, aber wir haben auch alle möglichen anderen Sachen gemacht. So fantastische Sachen. Selbst erfundene Geschichten. Ständig beisammen. Isoliert. Riesig viel mit uns. Riesig viel mit mir beschäftigt. Was weiß ich. Panorama, dieses Panorama, ich weiß. Auf ins Panorama, auf ins Panorama. Ich sehe, wie die Mutter strahlt und wüsste nur zu gerne, was das Panorama eigentlich ist. Wart, bis wir dort sind. Wo bleibt denn die Vorfreude, wenn ich nicht weiß, was das ist, worauf wir uns freuen? Schadenfreude ist die reinste Freude. Mach doch das arme Kind nicht wirr. Es steht ein Haus am Quai, darauf steht Panorama. Es steht ein Haus am Quai. In ganz großen Buchstaben, eine Leuchtschrift ist es am Abend. Ein Haus am Quai. Drin ist das Panorama. Panorama, das heißt, alles sehen kann man. Panorama. Ein großes Zimmer mit Öffnungen in der Wand, winzige Fenster in Augengröße. Durch jedes Fenster ein Blick in ein anderes Land, eine andere Stadt, ein Gebirge. Kilimanjaro. Oh. Himalaya. Afrika. Ah. Rimini. Santa Fe. Peru. Und natürlich du. Seh mich im Spiegel, schau mir zu. Panorama! Erfrischung mit bloßen Füßen. Liegt in den Ohren, Salz? Zugunsten einer völlig... Ambitionen. Ambitionen. Nein, aus der Hand. Weg oder nein? Die Krise ist erst später gekommen, weißt du, als sie... Besessen, ja. Besessen von... Ja, ich meine Ehrgeiz, Tatendrang und so. Siehst du, absolut. Darin hat sich nichts geändert. Terminologie. Salzvorkommen etwa. Komm, borgen wir Salz. Ja, borgen wir Salz. Bei der Frau Qual? Ja, bei der Frau Qual. Die ist wirklich so. Ja, was will denn das Kind? Was wollt ihr denn? Bitte, meine Mutter, bitte schickt mich um ein bisschen, bitte Salz. Wartet einen Augenblick und ich will euch wie immer eine Tüte mit Salz füllen. Die Frau Qual muss enorm viel Salz besitzen. Vielleicht ein Salzvorkommen. Hier, mit einem schönen Gruß an deine Mutter. Danke für das Salz, Frau Qual, danke. Am besten gleich hier. Ja, streuen wir es ihr am besten vor die Tür. Ein Reh zum Beispiel. Falls es Stiegen steigt. Brigade? Nun ja, Tatendrang. Vater Lehrer, Mutter zu Hause, seine Tochter. Das wäre immer gegangen. Ein gewisser Tatendrang. Weinhandlung. Weinhandlung. Er ist eben, er ist ein Idealist. Idealist. So wie wenn ich... Jetzt, weiß ich, eine Weinhandlung aufmachen würde, weiß ich, eine Boutique. Für Lyrik zum Beispiel. Das hilft dem Vater auf die Mutter. Ein leidenschaftlicher Autofahrer. Auch heute noch. Leidenschaftlicher Autofahrer. Deswegen muss er ja nicht Taxi fahren. Er ist eben, er ist ein Idealist. Meines Erachtens. Verdammt. Kürzlich ging eine Mitteilung durch die Presse. Vor allem hätte er nicht gleich heiraten. Pass auf, das war... 24, Dezember 24. Also wie alt war da, wie er geheiratet hat? Wie alt? 30. Und du findest, dass das zu früh ist, um... Ach Gott, dein Vater. Und als Offizier? Das ist dieser Wahn, dieser militärische Wahn. Während ich also nur ein gemeiner Soldat... Ich sage nicht gedacht, sondern von dem, was man erlebt hat. Blank. Blank, das geht gerade noch. Ich meine... Da fängt's bei mir an. Lucin Grande. Und nur gebrochen Deutsch. Der italienische. Und in der Früh über den Betten Moskitonetz. Sonst über und über zerstochen. Fängt in der Früh ein Lärm an, hämmert und sehe Sargtischler. Scampi! Kastel. Auf dem Meer, auf dem Schiff. Unsinn. Was sollen denn jetzt für Sorgen anfangen? Und ich hab gesagt, nun jetzt werden die Sorgen anfangen. Sie lacht. Was sollen denn jetzt für Sorgen? Muss es denn jede Nacht sein? Etliche Länder. Insulare. Schiffchen zur See. Weggeworfene Straßenbahnfascher. Als Kind, weißt du, in einem Tümpel, Teich, Baumsee, rosa zerknüllt, Pferdschiffchen zur See, etc. Freilich auch in Österreich. Auch Königunde. Auch Königin Mary. Auch Kavallerie. War dein Vater eigentlich bei der Kavallerie? Deiner? Nein, bei den Fliegern, Fallschirm und so. Und das ist verständlich. Tu doch nicht so. Absolut. Zum Beispiel diese Sache mit... Setz dich einmal hin. Bodensatz. Das ist doch eine Fiktion. So wie der Zeppelin, nicht? Zeppelin. Mein Gott. Ich leg das Ohr auf den Arm. Da beginnt es zu pochen. Das Pochen ist ein Rennen. Das Rennen ist eine Frau. Die Frau ist eine Hexe. Die Hexe sind viele Hexen. Das Wasser siedet im Kessel. Das Wasser ist fürchterlich heiß. Ich mache ein fürchterliches Geschrei. Sei ruhig, wach auf. Sei ruhig, wach auf. Was nimmst du mich aus dem Bett, Vater? Schau doch. Schau! Was trägst du mich zum offenen Fenster, Vater? Schau doch raus, schau raus. Ist finster, ist Nacht, will schlafen. So schau doch hin, schnell. Zeppelin, Zeppelin. Ganz hell. Siehst du ihn? Wo, wo? Dort, am Himmel dort, hell. Sehe ich ihn? Siehst du ihn? Da. Muss ich ihn sehen, damit du mich wieder ins Bett trägst? Ja, dann sehe ich ihn. Wirklich, ja, da ist er ja. Da. Wieder lege ich das Ohr auf den Arm und höre Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin. Hab den großen, finsteren Himmel gesehen und sonst nichts. Daher der Name Opo del Doc. Hatten wir das nicht schon mal? Schachtschnabel. Später dann Zersetzung. Der Sprache? Nein, damals noch nicht. Zersetzung der Wehrkraft, nämlich... Wieso du? Ich ließ die militärischen Schreibmaschinen fallen. Um ein Haar, hätten sie mich dann... Das ist wieder mal ein Beweis für die Fiktion. Natürlich. Da war doch noch... Gemeinsame Kindheit. Denk an den großen Violinschlüssel. Du meinst die Demolierung. Der Sprache? So Dinge wie... Verdeutschungen? Gut, solange das Haus nicht zwangsverkauft werden musste. Bis 34, 10 Jahre waren wir doch. Punktuell. Oder wie mit Scheinwerfern plötzlich angestrahlt. Schießen ganz hart ein. Präsent. Wohlstand. In Schuppen, nicht wahr? Manufakte. Daran hat sich nichts geändert. Absolut. Der steigende Freundeskreis. Die Krise. Sandkasten. Hatten wir das nicht schon mal? Das ist ein Spiel. Das hieße ja, es wird nichts anders gemacht als diese Vorstellung... diese Fiktion von der gemeinsamen Kindheit auf die Probe zu stellen. Überprüfen. Was heißt überprüfen? Nicht, das ist... An Realitäten. Erinnern. Der 13. März 38 zum Beispiel. Überhaupt keine, also überhaupt, da ist bei mir überhaupt... Deine Poesie war ja immer fürs leise Lesen. Darum hast du... Ich hab... Das habe ich selbst. Ich habe ihn... Das ist dein Spiel. Ich habe gar nichts, ich habe gar nichts. Ich habe auch gar nicht geschrien da auf dem Platz, rund um mich herum, da haben sie alle geschrien und ich... Wie du dir vorstellen kannst, hat mich jede Betätigung der Stimme... Durch die Wildnis. Nein, jede extreme Betätigung der Stimme... Das ist ja... Ihr Ehr freut... Natürlich, dieses Wien, Heldenplatz. Das ist ja gesehen. 1962, 63? Das ist nicht... Oder wann? ...Episode, die ja auch nur, aber die Erklärung also... Parallel. Zu den eigenen Gefühlen, während ich... Spitze oder Spirak. Völlig indifferent war. Wieso dann Emanzipation? Seine Möglichkeit der Emanzipation. Eckenschellen. Großer oder Großspiel? Halbe Sache und begrüßt dann seine Möglichkeit der Emanzipation. Mit 13? Durch den Fortfall, durch den Zusammenbruch, Österreichs etc. Beabsichtigte Unform? Zusammenkrachen. Elterliche Autorität und kirchliche. Zusammengefallen. Ecken schellen. Und wenn dann... Ja, und die Kerze? Ja, wenn dann die Hostie. Und wie weit strecke ich sie heraus? So weit, wo? Nicht so weit. Und wenn du sie dann geschluckt hast? Nicht zerbeißen, nicht? Oder zergehen lässt, wirst du dann spüren... Was? Ganz anders, wie du es noch nie gespürt hast. Denn dann... ist er in mir drin. Und dann ist die Kinderjause und den Matrosenanzug. Die Kerze, habe ich die immer in der Hand? Und ich werde ihn hören. Er wird mir etwas sagen, in mir drin. Jetzt kommt es gleich. Jetzt kommt es gleich. Ich spüre nichts. Überhaupt nichts. Verdeutschungen. Pass auf. Du meinst? Besessen. Wie aus deinen... Kanonisierung. Alte Kreuz, Junge. Ritterkreuz. Nein, aber erste Klasse. Eisernes Kreuz. Perle von Bosnien. Nein, Ruhe, die Ruhe. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten. Es hat mir alles angekotzt. Da ist bei mir sofort die Ernüchterung gekommen. Uniform. Und das Bewusstsein, davor musst du dich fernhalten. Das liegt dir überhaupt nicht. Ich habe dann einfach die Sache... Rauchgeschmack, Beize. ...aus der Hand ausgenützt, das... Schottengymnasium, nicht? Und meine Antwort war dann immer, weil es mich nicht interessiert. Und fertig. Zum Roten Kreuz oder so. Hm. Es war überhaupt eine schöne Zeit. Überhaupt, wenn Verdunklung war. Diese Leucht... Leuchtknöpfe. Nachtigall, ich hör dir laufen. Aus dem Bächlein willst du saufen. Viele Leute waren da immer auf der Straße. Persönliche Beziehung, nicht? Mit dem Griff in beide. Setzt der Finsternis, wie wenn Feuer... Lampe. Lampe aufhellen, wie beim Schnitt durch den Erdball, nicht? Wächter Hütte. Und Muskeln wie bei Leger. Swinging along. Huscher hast. bin Storch, auf einem Bein, auf einem Bein. Das andere hochgezogen. Aha. Versuchst du also nachträglich zu revidieren? Bist du vielleicht eifersüchtig auf die Zeit, in der wir uns noch nicht gekannt haben? Zu einer gewissen vielleicht. Totalität. Indem du auch diese Zeit als eine gemeinsame erklärst. Anführungszeichen, Rufzeichen, Fragezeichen, haha. Über die Kunst des Verdrängens sozusagen. Keine Eifersucht im üblichen Sinne. Außerdem. Von Anfang an reichen. Aber nicht bis zum gemeinsamen Frühstück reicht. Ja. Nachträglich alle Gemeinsamkeiten. Daran hat sich nichts geändert. Aufgepasst. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, Fingerzeig. Wurmland? Aufklärung, Aufklärung. Da können wir nachträglich. Und wenn Mann und Frau sich sehr lieb haben, was lachst du denn? Ich lache ja gar nicht. Dann beginnt unter dem Herzen der Frau. Was lachst du denn? Ein Kind zu wachsen. Und nach 9 Monaten... Oh, was lachst du denn? Das gefällt mir so gut. Kommt das Kind auf die Welt. Obwohl ich schon 9 Jahre alt bin, kommt diese Aufklärung für mich völlig überraschend. Ecken schellen. Ein jeder das, was er gesprochen... Wiederholen? Absolut. Während mein Problem darin besteht, wie ich die Zeit bis 2 a.m. sozusagen, bis 2 verbringe. Mein Gott. Das wäre also der rote Faden. Die Realität, das heißt Fiktion. Dass wir in der gleichen Stadt... Zur gleichen Zeit. An den gleichen Orten. Verhältnismäßig nahe. Geht natürlich... Gemeinsame Kindheit. Was sagst du? Das Zusammentreffen. Also Torso, Fragment. Terminologie, immer diese Terminologie. Kanonade. Brüder. Bruder. Nein, eher aus der Bibel. Licht rückt ferner. Ganz große Schneiderschere über den langen Tisch hingeschlittert mit der Spitze nach vorn. Was so? Metall. Eine Auseinandersetzung. Ich. Mein Gott. Streitigkeiten. Da Das Geld. Mein Geld. Mein Geld. Unser Geld. Nicht unser Geld. Überhaupt kein Geld. Schrei nicht. Schrei du nicht. So schrei nicht so. Streit nicht. So streit doch nicht schon wieder. Zum Streiten gehören immer zwei. Nicht gern lasse ich mich wie ein Hund behandeln. Aber ehe ich dem Zank meiner Eltern länger untätig zusehe, will ich mich von ihnen lieber wie ein Hund behandeln lassen. Also hurtig auf allen Vieren um den Tisch gekrochen. Ja, was hat denn das Kind? Ja, was hat sie denn? Wie ein Hund. Das hat sie von dir. Aus der Hand? In den Mund. Aussicht auf Glück. Weg oder nein? Metallschere über den langen Tisch wie beim Eisschießen. Kreuzspiel. Ich hatte Angst. Ich habe immer Angst. In anderen größeren. Ja? Unform. Petroleumgeld. Hatten wir das nicht schon mal? Und dann schabte er seine rechte Schuhspitze an seinem linken Hosenbein blank. Und brüllten beide Schubaschan, Schubaschan. Oft genug. Schinkenbein sozusagen Bügelfisch, Rümpel, G, Punkt, Rümpel und Co. Titelfrost. Und die Großmutter. Beliebig. Alles war demoliert, weißt du? Zum Schluss war alles kaputt. Der Laden, die Wohnung, die Familie und dann... Fixativ? Fixativ. Verballhornt. Völlig. Fixativ tot. Ich glaube, ich höre das Klopfen meiner Großmutter. Ich weiß, ich höre das Klopfen meiner Großmutter. Ich möchte meiner Großmutter öffnen. Aber das Mädchen, das nach mir sieht, während meine Mutter in der in Kürze pleite gehenden Weinhandlung meines Vaters Flaschen wäscht, hat es mir verboten. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Sie ist krank. Die Tür hat ein kleines Loch. So sehe ich die Großmutter doch noch. Die einen sind gesund, die anderen, die sind krank. Wir haben eine feste Tür, Gott sei Dank. Wenn ich jetzt zu dir hineinkomme ins Badezimmer, weil du von euch dreien der Älteste bist, der sich gerade wäscht, weil es früher Morgen ist, wirst du deinen Vater weinen sehen, während er dir sagt, dass deine Mutter tot ist. Weinen sah ich dich bisher erst einmal, als telegrafisch die Nachricht vom Tod deiner eigenen Mutter eintraf, weshalb wir den Landaufenthalt abbrechen mussten. Meine Mutter hielt dich und dein Kopf war auf ihrer Schulter. Während du mich in Erinnerung an diese Szene ähnlich halten wollen wirst, wirst du sagen, dass es ihr jetzt besser gehe. Welche Phrase wir bei solchen Anlässen immer irgendwann benutzt haben. Diese Phrase zurückzuerstatten ist jetzt der passende Moment für mich, für dich, ihre Überzeugungskraft zu prüfen. Besser noch wäre die Rückgabe an sie erfolgt als der Zentrale dieses religiösen Betriebs. Die Kindheit bzw. Jugend... Nämlich die literarische. ...beibehalten uns nicht... Wie ich uns sehe... ...auch nur zu einem Teil... Jeder in seiner... Oder sagst du da nicht ja? Jeder in seiner Ehe. Nein. Nein. Einschneidend. Diese Ehen verlassen zu haben. Eine gewisse Fessel. Völlig reibungslos vor sich gegangen. Du. Du. Aufrollen, abrollen. Zynismus. Krakau, Cordon. Rumpf des Grolls, Kain und Abel etwa. Dass du ihn schützt. Wasser, Wasser! Richtig. Dieses Wasser ist ein Bach. Das Vorhandensein eines jüngeren Bruders... Fisch, Fisch! ...bürdet mir eine gewisse Verantwortung auf. Fangen, fangen! Es kommt unter solchen Umständen zu den erschreckendsten Eifersuchtsakten. Ihn stoße ich nur symbolisch ins Wasser. Zieh ihn im nächsten Moment heraus. Hab ihn gerettet. Hat ihn gerettet. Bringt ihn ins Haus. Keine Träne. Erst wie ich den Spiegel und er sein Gesicht. Dass er mich schützt. Deine Ehe. Ehe oder Emanzipation? Dass du dann eben bei der anderen Tür wiederum aus der Ehe herausgegangen bist. Alle Behelfe. Durch Feuchtigkeit und Mäusefraß beschädigt. Die du dann abgestreift hast. Die Vorstellung eines Planes vielleicht. Nur, dass der Plan von vornherein falsch war. Serie, ja? In der Sache beschäftigt gewesen wäre, aus irgendwelchen Prestige- oder materiellen Gründen. Nur die Beibehaltung dieser Sache hätte wünschen. Faden trägt. Wünschen war. Verrissetes gewöhnte ich mir mit einem Schlag ab. Ein Partner von mir oder ein anderer Partner von mir? Ein Partner von mir oder ein anderer Partner von mir? Ein Partner von mir oder ein Partner von dir? Kuckuck. Derselbe Kuckuck. Ofenkuckuck. Altkuckuck. Denn nur Kuckuck. Wenn der Vogel seinen Ruf... Und die Nachahmung verschwindet. Das muss ihm eine Last sein. Eine fürchterliche. Ist er Direktor geworden? Kiebitz, Schutz. Umrisse. Wer von Tisch zu Tisch geht, lächelt, Unterhaltungen führt, Gäste beschimpft, Wein trinkt oder mit seinem Hund spricht. Bauernschnaps. Wachthunde. Scherzgesäß. Herrenohr. Unser Mann im Zillertal, nicht wahr? Heldentum. Tierliebe. Papillon. Heißt Schmetterling von Schumann. Lieber going home. Also dann, auf unser Spiel. Trippelt sprechender Rabe. Was war da mit dem? Der sprach nur Englisch. Was? Sprach Englisch und wusste Reime auf andere Tiere. Zum Beispiel, Lakritze isst man winters gern. Markise ist des Pudels Kern. Oh, reiß mich nicht an den Haaren. Das bist ja nicht du, das ist die Katz, die du gerissen hast. Arme Katz, werd dich nie wieder reißen. Oh, tritt mir nicht auf die Zehen. Bist nicht du, ist der Dackel, den du getreten hast. Will dich nie wieder treten, will dich streicheln. Au, schmeiß mir nicht Steine rauf. Bist nicht du, ist die kleine Amsel, nach der du Steine warst. Arme Amsel, will nie wieder Steine werfen, nur Stückchen Brot im Winter. Soll ich mit dir machen, was du der Fliege gemacht hast? Nicht ausreißen, bitte nicht ausreißen. Soll ich mit dir machen, was du der Schnecke gemacht hast? Nicht drauftreten, bitte nicht drauftreten. Soll ich mit dir machen, was du dem Schmetterling gemacht hast? Nicht annadeln, bitte nicht annadeln. Was haben wir geübt? Dass man Tiere liebt. Ich habe nur ein einziges Mal eine tragende Rolle, weißt du? Römersteine, nicht? Nein, als Aschenbrötel. Im Kaffee-Ozean. Ah. Das zweite Mal wollten sie mich nicht mehr, weil ich stecken geblieben war, mitten im Satz. Eine stumme Rolle, also. Weintrauben-Tante. Tochter. Ich war überhaupt nicht sehr populär. Stabil, meinst du? Sie mocht mich nur, wenn ich... Noch deutscher Name, nicht? Gedanken über Wien. Es wäre schön, wenn Sie sich auch über Wien, so nahe bei Frankfurt... Gedanken über Wien. ...machen wollten. Swant. Swant, je. Noch deutscher Name. Brief, Pult, du sollst... Dass ich's wieder zuklebe. Weg oder nein? Dann muss ich noch schreiben. Swant, ja, so möchte ich auch heißen, so wie Schwan. Harten lehnen. Bitte fest klopfen. Rein geografisch, nämlich Aufzeichnung. Akzente. Das Heft davor? Karpaten. Und das dort drüben ist der Kahlenberg. Ist der Kahlenberg. Und das dort drüben ist der Bisamberg. Ist der Bisamberg. Und das dort drüben ist das Wiener Becken. Das Wiener Becken. Und das dort drüben ist die Donau. Ist die Donau. Und das dort drüben, ganz weit hinten, ist das Leitergebirge. Das Leitergebirge. Und dort drüben, noch viel weiter hinten, was man jetzt gar nicht sehen kann, sind die Karpaten. Sind die Karpaten, die man gar nicht sehen kann. Und wir stehen... auf dem Kahlenberg. Leopoldsberg. Und das dort drüben... Ich sehe die Donau. Aber das dort drüben. Schau, auf der Donau das Schiff. Ja, aber der Berg dort drüben. Wie heißt der Berg dort drüben? Schau, zwei Schiffe. Nein, drei. Ganz hintereinander. Schlepper. Ein Schleppdampfer und zwei Schleppkähne. Bind dir den Schal fest um, kalter Wind. Ja, und da drüben, was man gar nicht sehen kann, die Karpaten. Schwarz. Ganz schwarz von Tinte. Marken sammeln, tauschen. Platten sammeln. Tauschen? Beim Teuchtler. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Da muss ich jetzt die ganzen Marken wieder ablösen und die Briefe von gestern wieder aufmachen. Zeig her. Nicht das Messer. Ja, nein. Schraubenzieher, Schwanzchen. Hier müsst ihr irgendwo... Lederhaut. Mein Gott, Zigarren. Alles aufmachen und dann wieder zukleben. Aufreißen, meinst du? Ecken oder Schellen? Briefe aufreißen. Und hält's nicht zurück, Sommersprossen. Spartanisch und Splendid. Schwanzchen. Du Schwanenhals. Ein vollkommenes Quellenverzeichnis übrigens. Geht's? Ja, also Beul bei Bonn. In Beul bei Bonn. Das ist so ein Nest, hübsch, sehr sogar. Mit Büschen und alten Gehöften und so. Marke? Markierung. Poets Corner. Ein Wort dazu zu schreiben, das gibt... Ästhetisch gesehen. Gedankenstrich. Beul bei Bonn. Da habe ich gedacht an... An Poets Corner? Poets Corner. Haha. So wie... Weißt du? Ich bin die Mutter auf der Leiter. Weiter! Ich streiche meistens die Dachrinne grün. Junge Frau, ich sehe sie schon von der Leiter fallen. Wenn, dann nach oben, aufs Dach. Wer kommt nach? Ich steige in die Mundharmonika ein, flieg hinauf. Wacht lieber hier unten ab, bis ihr euch verzogen habt, kleine Dachwolken. Aber auch mein eigenes Grab da war. Ist ja der Vater heroben, ist ja der Vater heroben. Fein herausgeputzt wie ein Schornstein. Ist ja auch Samstag, Sonntag, Vaterbesuch. 5 Tage sollst du fluchen, 6, 7, Weib und Kind besuchen. Wie schön wir jetzt alle beisammen sind. Wie schön wir jetzt alle beisammen sind. Das Haus versinkt. Das Haus versinkt. Egal. Jeder hält jeden an der Hand. So haben wir drei auch in der Luft einen sicheren Stand. Das war die letzte Szene. Wir könnten tun, als sind wir mit dabei, am Ende. Schau immer nur zu, auch am Ende. Wir könnten rufen, Witz, Witz, Witz. Und uns auch so in die Lüfte schwingen, so auf Pop. Zeigehändchen und so, nicht? Das wäre ein feiner Schluss. Was meinst du? Ein schönes Ende. Witz, Witz, Witz. Hallo, hallo, komm herauf. Komm doch herauf. Gar nicht. Kann nicht, kann nicht, kann nicht. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Mit Rücksicht auf den Sonnenstand bzw. Mondphase bzw. Luftbewegung bzw. seiner Freude anders wie jedes Jahr bis zur Dämmerung. Machen Sie Platz, bitte. Platz. Und denken Sie sich einen großen Violinschlüssel. Und hören Sie. Hören Sie. Hören Sie, wie eindringlich. Absolut. Die Kantate oder Gottes Augenstern bist du von Friederike Mayröcker. Komposition und Regie Wolfgang von Schweinitz. Gottes Augenstern bist du. 5 Weile, 6 Weile. To break the news. Die Nachricht wird mir über das Telefon gebrochen. Es ist Sonntagmorgen, Sonnenaufgang. Sie rufen vom Krankenhaus an. Ihr Vater ist soeben gestorben. Ich erinnere die Reaktion. Kann meine Antwort hören. Ich komme direkt ins Spital.

Verteidigungsminister Struck hat angesichts der Kritik an mehreren Beraterverträgen seines Hauses die Vergaberichtlinien geändert. Struck kündigte in der Zeitung Welt am Sonntag an, solche Aufträge müssten künftig von Staatssekretären unterzeichnet werden. Bisher können Verträge mit einem Volumen von bis zu 5 Millionen Euro auch von Unterabteilungsleitern abgeschlossen werden. Der SPD-Politiker bekräftigte zugleich, dass man ein so großes Unternehmen wie die Bundeswehr nur mit externer Hilfe modernisieren könne. Seit der Festnahme des früheren irakischen Machthabers Saddam Hussein vor einer Woche ist die Zahl der Anschläge auf US-Soldaten im Raum Bagdad nach Angaben der amerikanischen Armee zurückgegangen. Wie General Hotling vor Journalisten mitteilte, gab es zwar einige Angriffe, man habe jedoch in der irakischen Hauptstadt eine Abnahme registriert. So seien etwa an den Straßen weniger Sprengsätze deponiert worden. Über die Ursache des schweren Busunglücks an der belgisch-französischen Grenze gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Die belgische Staatsanwaltschaft sagte, man könne nicht ausschließen, dass der Fahrer eingeschlafen sei. Auch Bundesverkehrsminister Stolpe hielt menschliches Versagen für möglich. Der Reisebus aus Deutschland hatte bei Annecy eine Fahrbahnbegrenzung gerammt und sofort Feuer gefangen. 11 Menschen kamen ums Leben, 37 Fahrgäste überlebten, zumeist leicht verletzt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Annecy handelt es sich bei den Opfern überwiegend um junge Deutsche. Der Bus mit dem Reiseziel Paris war gestern Nachmittag in München gestartet und hatte in Stuttgart, Frankfurt am Main und Köln weitere Passagiere aufgenommen. An Bord waren überwiegend Studenten, darunter zahlreiche in Deutschland lebende Ausländer. Die europäische Mars-Mission verläuft nach Plan. Wie die Europäische Raumfahrtagentur ESA im Internet mitteilte, wechselte die Muttersonde Mars Express erfolgreich den Kurs und steuert nun auf die Mars-Umlaufbahn zu. Gestern hatte die Sonde das Landegerät Beagle 2 abgekoppelt. Dieses soll in der Nacht zum Donnerstag nächster Woche auf dem Mars landen. Profiboxer Felix Sturm hat den Weltmeistertitel des Verbandes WBO im Mittelgewicht erfolgreich verteidigt. Der 24 Jahre alte Leverkusener bezwang in Kiel den Spanier Ruben Baron einstimmig nach Punkten. Das Wetter. Nachts auch im Osten und Süden Regen, im Westen Übergang zu Schauerwetter. Abkühlung auf Werte zwischen 7 Grad im Westen und minus 2 Grad im Südosten, dort Glättegefahr. Morgen im Südosten anfangs Regen, sonst wechselnde bis starke Bewölkung mit Schauern, im Bergland später in Schnee übergehend. Temperaturen vormittags zwischen 4 Grad in der Oberpfalz und 9 Grad am Oberrhein, nachmittags Abkühlung. Im Westen und Nordwesten sowie von Hessen bis Sachsen Gefahr von orkanartigen Böen aus westlichen Richtungen. Die Aussichten? Am Montag Niederschläge meist bis in die Niederungen als Schnee mit Straßenglätte. Am Dienstag vor allem im Westen wieder Schneefall und kalt. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: ostfriesische Küste, Südwest 10, Nordwest drehend, Böen 12. Elbemündung, Seegebiet Helgoland und nordfriesische Küste, Südwest bis Süd 9, Böen 11. Deutsche Ostseeküste, Südwest bis Süd 7, Böen 9. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 23 Uhr. Deutschlandfunk, 22.05 Uhr, die Verkehrslage. Autobahn 3 Frankfurt-Köln, in Höhe Wiesbadener Kreuz ist die Fahrbahn wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A9 Halle Leipzig Richtung Nürnberg, zwischen Bayreuth Süd und Trockau wegen Bauarbeiten gesperrt, bis etwa morgen 12 Uhr. Und A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder, in Höhe Müllrose ist die Fahrbahn gesperrt. Deutschlandfunk, Atelier neuer Musik. Seit jeher wird musikalisches Material auf der Grundlage von Regeln und Gesetzen organisiert. Zahlen, Proportionen und Reihen stehen mit dem Komponieren traditionell in enger Beziehung. Die digitalen Technologien der Gegenwart scheinen dies auf die Spitze zu treiben. Durch Programmierung von Software ist es möglich, hochkomplexe kompositorische Prozesse im Vorab zu entwerfen, um sie dann automatisiert auszuführen, das heißt aufzuführen. Im vierten Teil ihrer Reihe Komponieren und Hören im digitalen Zeitalter fragt Autorin Sabine Breitzameter nach dem virtuellen Komponisten. Mein Name ist Orm Finnendahl, ich bin Komponist. Orm Finnendahl, Jahrgang 1963, lebt in Berlin. Kompositionsstudium bei Frank Michael Bayer, Gösta Neuwirth und Helmut Lachenmann. Also meine Spezialität, vermutlich algorithmische Komposition. Und algorithmische Komposition ist etwas, dass man ein formales Beschreibungsverfahren verwendet, um musikalische Ereignisse zu generieren. Berufliche Stationen, bis Mitte der 90er Jahre künstlerischer Leiter der Kreuzberger Klangwerkstatt. Danach Leitung des Instituts für Neue Musik an der Hochschule der Künste Berlin. Zurzeit am Institut für Computermusik und elektronische Medien an der Folkwang Hochschule in Essen. Also unter dem Algorithmus konkret vorstellen, muss man sich einfach eine Art Rechenvorschrift. Finnendahl steht für eine Kompositionsmethode, die den Rechner nicht in erster Linie dazu benutzt, um Klangmaterial zu synthetisieren, sondern um Zusammenklang und Abfolge des Materials zu organisieren. Das ist nichts anderes als eine Rechenvorschrift, in der ich halt sage, erzeuge mir jetzt bitte 500 Noten und diese 500 Noten sollen die und die und die Eigenschaften haben. Und die Eigenschaften, die kann ich formal beschreiben. Das heißt, ich sage beispielsweise in Bezug auf die Frequenz, also die Tonhöhe oder die Lautstärke, dass die Lautstärke sich von sehr leise nach laut entwickeln soll oder bestimmte Sprünge oder eine bestimmte Abfolge von Dingen, die ich formal beschreiben kann, definiere. Das ist also das, was man unter einem Algorithmus wahrscheinlich im engeren Sinne versteht.